Halleluja. Herr, wir danken dir heute Abend für den Raum der Freiheit. Halleluja. Das Freiheit. Das Freiheit. Das Freiheit. Für die Kinder Gottes, für die Söhne Gottes ist Freiheit. Jesus hat uns die Freiheit erkauft. Halleluja. Und wir sind frei gemacht. Juhu. Sag mal, ich bin frei gemacht. Ich bin frei gemacht. Und ich bringe den Himmel auf die Erde. Juhu! Halleluja! Das ist das, was der Herr in dir und in mir gemacht hat. Er hat den Himmel auf die Erde gebracht. Und jetzt kommt durch uns, durch jeden Einzelnen, der Himmel auf die Erde. Halleluja! Und heute Abend ist hier der Himmel auf der Erde. Halleluja, Herr, ich danke dir für deine Gegenwart, ich danke dir für deine Power, ich danke dir für die Freiheit. Und es ist so wichtig, dass du die durch nichts, die Freiheit in Christus nehmen lässt, auch hier nicht am Livestream, sondern dass du wirklich diese Freiheit, diese Kettenlosigkeit, Halleluja, von religiösen Geistern, komischen Geistern, bedrückenden Geistern, depressiven Geistern, dass du weißt, das bin ich nicht, das gehört nicht zu mir. Dafür ist Jesus nicht, also er ist dafür gestorben, dass ich frei bin, dass ich diese Ketten nicht mehr habe. Schüttel dich nochmal. Das sind so Geister, die wollen dich einfangen und die wollen dich unfrei machen und die wollen dich runterziehen. Aber du sagst, nein, mein Herr hat den Sieg errungen am Kreuz von Golgatha, damit ich frei bin, damit diese ganze Welt frei ist, nicht mehr unter der Knechtschaft, sondern er hat uns frei gemacht, dass wir Söhne Gottes sein dürfen. Halleluja. Dass wir in seinem Haus sein dürfen, dass wir an seinem Tisch sitzen dürfen. Halleluja, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Wir sind gemacht zur Gemeinschaft mit ihm. Und ich danke dir für Gemeinschaft, die wir mit dir haben im Geist. Halleluja, danke für Gemeinschaft, die jetzt da ist, die ganze Zeit schon. Halleluja. Oh ja, lass nur das Piano ein bisschen. Danke, Jesus. Danke, Herr, dass wir mit dir Gemeinschaft haben. Innigste Gemeinschaft. Halleluja, mit dem Vater, mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Danke, Herr. Halleluja. Danke, dass du alles abschneidest, was ich irgendwie empfinde. So, manche hat sich wie was rangehängt oder rangesetzt. Und das fällt jetzt einfach ab. Das fällt jetzt einfach von dir ab. Das fällt jetzt einfach ab, was irgendwie von der Welt kam, was vom Feind kam. Vom Fleisch vielleicht auch noch. Einfach das fällt ab. Du wirst gereinigt, gewaschen. Wir sind gewaschen. Gewaschen in seinem Blut. Wir sind gewaschen in ihm. Halleluja. Und seine Herrlichkeit ist da. Halleluja. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und ich danke dir, dass Frieden da ist. Dass du in jedes aufgeregte Herz kommst, wo noch Unruhe war, wo noch Unfriede war. Dass jetzt Friede reinkommt und ganz neue Freude, Herr, ich danke dir für Freude. Halleluja, danke Jesus, dass wir wirklich an deinem Tisch sitzen und essen. Weißt du, er bereitet einen Tisch im Angesicht sogar deiner Feinde und unserer Feinde. Halleluja, da ist ein Tisch bereitet und du sollst essen, weißt du, wir kommen hierher, um zu essen. Halleluja. Wir kommen nicht her, um zu fasten an diesen Abenden. Fasten vom Wort Gottes, fasten von seiner Gegenwart. Vielleicht hast du vorher gefastet, du kannst im Natürlichen gerne fasten, aber im Geist gibt es kein Fasten. Im Geist gibt es Sättigung. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird keinen Hunger mehr haben. Und wer von mir trinkt, den wird nicht mehr Durst haben. Der wird keinen Durst, der wird nicht mehr dürsten, er wird keinen Durst mehr haben. Und Herr, wir essen heute gerade ganz bewusst, isst gerade ganz bewusst von ihm, Herr. Wir nehmen bewusst von dir auf gerade. Halleluja, wir essen von dir und wir trinken von dir. Danke und werden gesättigt. Du wirst gesättigt gerade jetzt. Das ist eine Sättigung deines ganzen Menschen, dass du gesättigt wirst. In deinem Geist, dass du gesättigt bist, in deiner Seele, gesättigt in deinem Körper. Halleluja. Er macht satt. Sein Leben macht satt. Also Jesus ist das Leben. Und es ist so wichtig, dass wir das auch in dieser Zeit bewusst aussprechen, dass wir bewusst Leben proklamieren über unserem eigenen Leben, Leben proklamieren in unserer Umgebung, Leben proklamieren in unserem Land, Leben proklamieren über Israel, Leben proklamieren über der Ukraine, überall Leben, Leben, weil es der Feind will, Tod bringen, aber Jesus ist gekommen, um das Leben zu bringen. Sag mal Leben, Leben, Leben. Er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Er lebt und du sollst auch leben. Leben. Und das ist ein Leben in Fülle und in Überfluss. Wir danken dir für Fülle und Überfluss, die da ist, Herr. Ich danke dir, Herr, für das Leben. Preis dich, Herr. Oh, lass es einfach nochmal in dir. Du hast ja Jesus angenommen. Einfach lass dieses Leben in dir pulsieren und sprudeln. Halleluja, danke Herr für das Leben. Und dass du gekommen bist, uns das Leben zu geben. Und dass wir Lebensbringer sind und Lebensgeber sind, wo wir hinkommen. Halleluja, danke Jesus. Oh, ich preise dich. Dass wir Empfänger deines Lebens sind und Geber von deinem Leben. Oh, ich danke dir. Danke für volle Auffüllung. Ich finde, jeder wird gerade richtig aufgefüllt, neu gecharged. Oh, volle Füllung, volle Füllung, volle Füllung. Oh, volle Füllung. Du brauchst jetzt nicht nachdenken, sondern einfach lass dich einfach nur füllen. Lass dich einfach nur füllen. Er ist so viel Fülle hier. So viel von ihm da. Lass dich einfach füllen. Und auch ihr am Livestream, lasst euch füllen. Lasst euch füllen von seiner überströmenden Fülle. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Und ich glaube, er möchte heute Abend jemandem dienen und du hast mit Schlaflosigkeit zu kämpfen und er möchte dich wirklich freisetzen von jeglicher Unruhe, von jeglicher Schlaflosigkeit, die in der letzten Zeit irgendwie da war oder vielleicht auch schon länger. Wer ist es? Wer möchte frei werden von Schlaflosigkeit? Dann komm nach vorne, dann bete ich für dich und du nimmst es im Glauben, dass du wie ein Baby. Ein süßes und sattes Baby. Schläfst. Halleluja, Vater, ich danke dir. Und ich setze es jetzt frei. Ihr streckt die Hände aus. In Jesu Namen, ich setze jetzt wirklich. Und ich breche erstmal jede Schlaflosigkeit. Ich breche die Macht der Unruhe in dem Namen Jesus. Und ich sage, schlaf in Jesu Namen. Halleluja, danke Jesus. Halleluja, danke Jesus, segne dich mit diesem ganz tiefen Frieden frei in dir, ganz tiefen Frieden, ganz tiefe Ruhe in ihm, in Jesu Namen. Danke Jesus, ganz tiefe Ruhe und ganz tiefen Frieden. Halleluja, in Jesu Namen, danke Jesus. Ich sage, jede Schlaflosigkeit kommt jetzt, zum Ende in dem Namen Jesus. Sei frei und los von jeder Unruhe in dem Namen Jesus. Sag Friede jetzt in deine Seele. Friede in deinen Körper. Friede in deine Gedanken auch. In Jesu Namen. Friede in deine Gedanken. Frieden. Sag Stopp jetzt. Die ordnen sich alle Jesus unter im Namen Jesus. Alle Gedanken in den Gehorsam gegen Christus. Und Frieden kommt jetzt in Jesu Namen. Friede, Friede in Jesu Namen. Und guter, ganz tiefer Schlaf jetzt für dich. In Jesu Namen. Oh, danke, Herr. Und viel Freude. Viel Freude. segne dir auch mit, ich sage, jede Schlaflosigkeit ist zerbrochen. Ich segne dich mit seinem Frieden. Halleluja. Mit seiner Freude, mit seiner Kraft, mit seiner Nähe. Halleluja. Mit ganz tiefem zur Ruhe kommen in ihm. In Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Ganz tiefe Ruhe. Ja. Halleluja. Vater, ich danke dir, Herr. Ich sage, jede Unruhe kommt jetzt zum Ende in Jesu Namen. Und ich segne dich mit seinem Frieden. Und ich setze seinen Frieden in dir frei. Alles andere verlässt dich. Segne auch deine Gedanken. In dem Namen Jesus, Gedanken ordnen sich auch unter in den Gehorsam gegen Christus. Halleluja. Und ich segne dich mit ganz tiefem Vertrauen in allen Bereichen. Halleluja. Ganz tiefes Vertrauen in deinen Herrn, dass dein Herr alles gut macht und dein Leben komplett in der Hand hat. In Jesu Namen. Du dich nicht sorgen musst um irgendetwas. In Jesu Namen. Halleluja. Weißt du, Gott liebt es zu segnen, Gott liebt es auszuteilen, Gott liebt es freizusetzen. Halleluja. Und wo du was empfangen hast, da komm zu mir, wo du empfangen hast. Gott möchte noch jemanden freisetzen, hat ein Wort für uns alle oder für jemanden hier, für jemanden am Livestream. Da, genau. Ich glaube, es haben schon welche was empfangen. Einfach nimm es, was da kommt. Denk nicht, oh, das ist irgendwie menschlich, sondern ergreif es, was Gott sagen möchte und wo Gott segnen möchte. Ich habe ein Seil gesehen und der Feind nahm dieses Seil, hat es in die Hand genommen und dann hat er das geschleudert wie so ein Lasso. Und hat geguckt, wen kann ich da damit ködern. Die nächste Situation habe ich gesehen, wo jemand das Seil nimmt und wie Tarzan sich so von Abgrund zu Abgrund, über Abgrund und Abgrund hinschwingt, sozusagen, dass er nicht in den Abgrund hineingeht, sondern dass er da diese Abgründe überlebt. Und dann habe ich das Wort bekommen aus Hosea 11, Vers 4, wo Gott sagt, ich habe dich mit Seilen der Liebe gezogen und habe dir geholfen, das Joch auf deinem Nacken zu tragen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, dass wir, wenn wir unter Gottes Schutz stehen, dass dann die Stricke des Jägers uns nicht einfangen können und dass wir, wenn wir uns von Seilen der Liebe ziehen lassen, dass wir dann auf der sicheren Seite sind. Amen, die Seile der Liebe sind in dir und du bist getragen von den Seilen der Liebe. Halleluja, du kannst gar nicht runterfallen. Juhu, du kannst nicht runterfallen. Seine Seile sind stark und fest. Halleluja, was hast du bekommen? Sag es uns weiter. Oder wo Gott jemand heilen möchte. Freisetzen. Also ich beschreibe jetzt einfach mal und ich habe das Gefühl, wenn ich es beschreibe, dann weiß die Person, dass sie gemeint ist. Also ich habe einfach eine riesige Walnuss gesehen und also mit der Schale und die war aber dann halbiert, die war offen und es war so, ich habe so empfunden, es war für dich die ganze Zeit immer so ein Gefühl, dass du da rein möchtest, dass du da ran möchtest an diesen Kern, ja, von der Walnuss. Und du wusstest aber nicht, wie du da rankommst. Das war ein Problem für dich. Und du hast es nicht geschafft, so aus deiner Kraft heraus. Und jetzt, es ist offen, ja. Der Herr hat sie eröffnet. Also du kommst da jetzt ran, wo du vorher noch nicht so rangekommen bist. Mehr kann ich da, konkreter kann ich es nicht sagen, aber ich empfinde einfach, dass die Person es merkt. Ja. Also ran an die Walnuss. Ran an den Kern der Sache, Halleluja, ran an des Pudels Kern, an den Herrn, an sein Herz, Halleluja. Danke, Jesus. Evi. an die Freundin erinnere, wo Schlaflosigkeit hat. Ich glaube, das solltet für sie auch beten. Es kann gar nicht schlafen nachts. Okay, wie heißt sie? Helga. Helga. Also ich stellvertretend. Also wir segnen jetzt die Helga in dem Namen Jesus. Wir befehlen diesem Geist der Schlaflosigkeit, dass er die Helga verlässt. In dem Namen Jesus jede Unruhe, jeder Unfriede verlässt sie. In dem Namen Jesus jeder Sorgengeist geht von ihr. In Jesu Namen rufen Ruhe und Frieden jetzt über der Helga aus. Und dass sie schläft, schläft in dir, Jesus. Und ihren Frieden, alles in dir findet, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Du berichtest. Ja. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, jemand soll noch geheilt werden, auch körperlich. Hast du einen Eindruck dazu gehabt? Ich glaube, es ist noch ein Eindruck da, wo Gott jemanden körperlich heilen möchte. Und ich glaube, jemand ist da, der sollte es weitergeben. Ich könnte auch noch was weitergeben, aber ich glaube, jemand ist da und du sollst es weitergeben. Und zwar, du hast Probleme mit der linken Schulter, irgendwie mit dem Schultergelenk selber. Bitte? Was er bei der Massage hat. Ah ja, weil es wehgetan hat. Ja, es tut. Ja. Tut es noch weh? Ja, was hat der Arzt gesagt? Sehne und kein Arzt. Kein Arzt, war es einfach so. Ihr streckt eure Hände aus. Halleluja. Genau. Micha, du betest. Okay. In Jesu Namen, ich spreche jetzt rein in die Schulter vom Jimmy, dass jetzt da alles in die Ordnung Gottes zurückkommt. Sehnen, Bänder, Knorpel, alles was da drin ist an Muskel und an Gewebe, kommt jetzt zurück in die Schöpfungsordnung Gottes. In Jesu Namen. Und oben, wo dieses Schlüsselbein ist und diese Sehne dazwischen, das kommt jetzt auch, dieser Abstand. Jetzt in die göttliche Schöpfungsordnung, jetzt in Jesu Namen, das, wo der Feind versucht hat, dich anzutasten, I command now in Jesus' name, get out, jetzt in Jesu Namen, Abflug. Danke, Jesus, für deine Kraft, was durch diese Schulter geht. Ja, das ist meistens gut immer. Meistens gut. Ist gut. Und so bleibt es. Okay. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Er liebt es zu heilen. Halleluja. Und er heilt und diese Heilungen bleiben auch. Genau, da stellen wir uns dann immer drauf. Immer, weißt du, immer wenn du eine Heilung entweder in deiner Seele oder in deinem Körper empfangen hast, stell dich drauf, es gehört dir, lass es dir nicht wieder wegnehmen. Das ist immer ganz wichtig, weil der Feind versucht es manchmal dann wieder zu schnappen. Und dann sagst du, nein, ich bin geheilt worden und ich stehe fest auf meine Heilung. Und die gehört mir. Und die lasse ich mir von niemandem wieder wegnehmen. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt kommt unsere Astrid als Erste mit dem Wort. Ja, ihr seid schon ganz gespannt, was jetzt kommt. Ich kann dir sagen, ich auch. Oh, weißt du, du kannst so dankbar sein, dass wir so einen guten Herrn und Gott haben. Und mir wurde so bewusst, dass er alles, was er tut, mit Liebe tut. Ihm ist nichts lästig, ihm ist nichts zu viel. Er ist nicht gelangweilt oder fühlt sich genervt, wenn wir zum 10., zum 20., zum 30. Mal zu ihm kommen, sondern er liebt uns. Und er tut alles, was er tut, mit Liebe. Jesus ist die Liebe. Und seine Liebe ist da für uns. Und es ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass Jesus uns so, so sehr liebt. Und dass er dir alles geben will, was du brauchst. Heilung gehört dir. Wiederherstellung gehört dir. Freiheit gehört dir. Freude gehört dir. Wohlstand gehört dir. Du bist ein Kind Gottes, eine Tochter Gottes, ein Sohn Gottes. Und der Feind macht nichts anderes. Der will uns mürbe machen. Der will uns sagen, lieb dich Gott wirklich. Bist du wirklich so wertvoll? Bist du wirklich so kostbar? Der Feind hat nichts anderes zu tun, als dir Zweifel in deinen Verstand zu sehen. Aber weißt du, die Zeit ist vorbei, wo wir auf den Feind hören, wo wir ihm sogar zuhören, wo wir ihm sogar nur ein Viertel unseres Ohrs leihen. Selbst ein Viertel ist zu viel, sogar ein Drittel. Weißt du, unsere Ohren sind verschlossen. Verschlossen für das, was der Feind sagt. Und unsere Ohren sind offen. Offen für Gott, offen für Gottes Wort, offen für das, was er für uns hat. Offene Ohren, geöffnete Ohren. Du hörst, weißt du, du hörst die Stimme Gottes. Meine Schafe hören meine Stimme. Und du hörst die Stimme Gottes. Du kannst unterscheiden, was von deinem Herrn ist und was vom Feind ist. Und wir können uns nicht mehr leisten, auch nur so ein mini bisschen unsere Ohren zu öffnen für den Feind. Weißt du, jetzt ist eine Zeit der Disziplin, eine Zeit der Entschiedenheit. Wir sind entschieden, dem Feind bis aufs Blut zu widerstehen. Wir lassen uns von ihm nicht mehr aufs Glatteis führen. Weißt du, diese Zeiten sind vorbei. Wir sind erwachsen, wir sind geistlich reife Söhne und Töchter Gottes und wir nehmen unseren Stand ein. Wir stehen fest. Komm, steh mal auf und steh fest. Wir stehen fest. Wir stehen fest auf dem Wort Gottes. Ja, das Reich Gottes ist aktiv. Weißt du, wir sitzen nicht faul da, sondern wir stehen. Wir machen unseren Mund auf. Wir haben einen Mund bekommen und wir sprechen. Wir sprechen die Wahrheit. Wir herrschen, wir regieren und wir stehen fest auf dem Felsen Jesus Christus. Komm, steh nochmal. Steh fest, fest, fest, fest. Wir stehen fest. Ja. Ja. Ja, wir stehen fest. Ganz gern wieder hinsitzen, wenn du möchtest. Merkst du, was passiert, wenn du sitzt? Ja, also nimm mal sitzen jetzt. Jetzt nicht ihr, ihr seid nicht passiv, aber nehmen wir einfach mal das Bild, wir sitzen. Wir sind passiv. Wir lassen's geschehen. Aber wenn du aufstehst, da passiert was. Hast ja gemerkt. Da kam so richtige Power, so Kraft und Stärke. Du warst schwach. Du warst da. Und dann sprichst du hinein und stehst fest auf dem Fels Jesus Christus. Weißt du, wir sprechen. Wir öffnen unseren Mund. Mach mal deinen Mund auf. Ah. Und jetzt sagt Jesus herrscht in meinem Leben. Und wenn ich spreche, spricht Jesus durch mich. Ich nehme meinen Stand ein. Ich herrsche in Jesu Namen. Amen. Amen. Und Amen. Und Amen. Yes. Feuer, Feuer, Feuer, Feuer. Amen. Amen. Amen. Weißt du, wir haben einen Herrn. Weißt du, wir haben jemanden, der hinter uns steht. Wir haben jemanden, der hinter uns steht. Weißt du, und der hinter dir steht, ist derjenige, der die Welt erschaffen hat. Weißt du, der und der am Ende auch regiert über alles. Ja, oder nicht regiert, sondern der Gericht führt über alles. Weißt du, er entscheidet über Gut und Böse. Ja, weißt du, und er ist derjenige, der diese Welt erschaffen hat, der uns kreiert hat, der alles geschaffen hat, der die Stühle, das Keyboard, alles, was du anfassen kannst, weißt du, alles ist aus ihm heraus geschaffen. Ja, weißt du, und dieser Gott steht nicht nur hinter dir, sondern er lebt in dir. Er lebt in dir. Weißt du, derjenige, der das ganze Universum geschaffen hat, lebt in dir. Er lebt in dir. Er lebt in dir. Weißt du, er lebt in dir. Was soll dir noch unmöglich sein, wenn derjenige, der das ganze Universum geschaffen hat, in dir lebt? Weißt du, dir ist nichts unmöglich. Dir ist nichts unmöglich. Nichts. Weißt du, gar nichts ist uns unmöglich. Ja? Die Frage, die das alles entscheidet, ist immer nur, glauben wir dem oder glauben wir dem nicht? Weißt du, unser Leben ist aus Glauben heraus. Ja? Und unser Leben ist ein übernatürliches Leben. Ja? Weißt du, du musst nicht glauben, wie morgen das Wetter wird, ja, ob das jetzt gut oder schlecht wird, ja. Aber du musst glauben, dass Gott Gutes in deinem Leben vorhat, ja. Und du musst glauben wirklich, dass du gehst von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ja. Und du musst glauben, dass er wirklich allen Nöten begegnen will, die du vielleicht aktuell in deinem Leben noch hast, ja. Weißt du, es hilft nichts, über alles, was halt gerade noch nicht so passt in deinem Leben, ständig irgendwie rumnölen und dich beschweren und sagen, oh, und das ist schon wieder und ja, keine Ahnung, weißt du, das hilft gar nichts. Das hilft gar nichts, ja, sondern was uns hilft, ist wirklich auf die Verheißung zu schauen, auf das, was er uns verheißen hat, ja, weißt du, dass wir nur noch aufwärts steigen, dass wir nur noch aufwärts steigen, dass wir der Kopf sind und nicht der Schwanz, ja, weißt du, ja. Weißt du, dass uns alles zusteht, alles, ich meine, der Himmel ist unser Lebensbereich. Alles, was du im Himmel findest, kannst du auf diese Erde holen. Das, weißt du, diese Autorität hat er uns gegeben, diese Befähigung hat er uns gegeben, dass wir den Himmel auf die Erde holen können. Ja? Den Himmel, weißt du, im Himmel gibt es keine Not, im Himmel gibt es kein Leid, im Himmel, weißt du, da gibt es keine Gebrechen, da gibt es keine Krankheit, ja. Weißt du, und unsere Aufgabe ist es, den Himmel auf diese Erde zu holen, ja. Und weißt du, ich will einfach, dass das sichtbar wird in meinem Leben und auch um mich herum, ja. Weißt du, diese Realitäten des Himmels, ja. Weißt du, das, wo ich bin, ja. Weißt du, dass da Leute geheilt werden, ja. Dass Gott durch mich Nöten begegnet, ja. Also, dass ich die gute Botschaft weitergeben kann und Menschen verändert, verwandelt, transformiert werden. Ja? Also, die Leute müssen die gute Botschaft hören. Sie müssen sie hören. Also, sie müssen sie hören. Also, und dann besteht wirklich die Möglichkeit, dass auch ihr Leben wirklich verwandelt wird, verändert wird. Ja? Und das Leben wirklich erfüllt wird. Also, es geht darum, wirklich dieses erfüllte, göttliche Leben zu bekommen. Das Leben, was uns glücklich macht. Ja, weißt du, wer will nicht glücklich sein? Wer in dieser Welt will nicht glücklich sein? Alle sehnen sich nach Glück, alle sehnen sich nach Liebe, ja, sie sehnen sich nach Freude. Weißt du, all das ist in Gott zu haben, ja. All das, weißt du, hat Jesus uns gegeben. All das hat Jesus uns gegeben und Jesus hat den einmaligen Preis bezahlt, dass alle hier auf Erden das haben können. Alle können es haben, ja. Weißt du, niemand ist da ausgeschlossen. Niemand. Ja? Weißt du, wenn du gerade in der Welt siehst, was manche Leute einfach für Dinge tun, für wirklich schlimme Dinge tun, weißt du, Jesus ist auch für sie gestorben. Ja? Er ist auch für sie gestorben. Jesus ist für alle gestorben. Ja? Weißt du, und die Gnade, wenn du, also mir kam das einfach so, wenn du siehst, was auf dieser Welt gerade abgeht, ja, und du dir vorstellst, dass Gottes Gnade noch größer ist. Weißt du, das ist gewaltig. Das ist wirklich gewaltig, dass Gottes Gnade wirklich noch größer ist. Gottes Liebe ist noch größer. Gottes Liebe ist noch größer. Weißt du, das kannst du dir vom Verstand gar nicht ausmalen. Aber Gottes Liebe ist noch größer. Noch viel größer. Noch viel größer. Weißt du, wenn du alles Leid, alles Schlimme dieser Welt zusammennimmst, weißt du, Gottes Liebe ist viel größer. Gottes Liebe ist viel größer, viel größer, viel größer, weißt du? Und lass uns da drauf schauen, lass uns da drauf schauen, lass uns drauf schauen, weißt du, wer Gott ist. Lass uns drauf schauen, was er uns gegeben hat, dass er uns Liebe gegeben hat, weißt du? Liebe ist die Kraft, die die Welt verändert, ja? Nicht irgendwas anderes, weißt du, keine Zerstörung, kein Hass, weißt du? Das bringt alles Verderben, weißt du, aber Liebe hat wirklich die Kraft, diese Welt aus den Angeln zu heben, diese Welt zu verändern, weißt du, und wer soll dann in Liebe einfach gehen, ja, wer soll dann diese Liebe weitergeben, ja, wenn nicht wir, weil, weißt du, wir haben sie empfangen, ja, und es ist, weißt du, da geht's nicht um irgendeine natürliche Liebe, sondern es ist wirklich Gott, der das durch uns bewirkt. Gott, der durch uns wirkt. Weißt du, Gottes Liebe, die durch uns zu den Menschen fließt. Ja? Weißt du, an unserem Verstand vorbei. Ja? An unserem Verstand vorbei liebt er die Menschen. Ja? Weißt du, ja. Es ist wirklich so. Weißt du, ich beobachte das immer mal wieder, wie Gott einfach an meinem Verstand vorbei wirkt. Ja? Er kann das. Er kann das. Und er macht es. Weißt du, ja, egal ob du einen starken Verstand hast oder einen weniger starken Verstand, weißt du, Gott braucht deinen Verstand nicht. Ja? Er braucht ihn nicht. Ja? Weißt du, vertrau wirklich mit ganzem Herzen auf Gott. Vertraue ihm. Ja? Und er selbst ebnet die Pfade. Ja? Er selbst ebnet die Pfade. Weißt du, also vertrau auf den Herrn. Vertrau auf den Herrn. Schau auf ihn. Weißt du, lass deinen Fokus nicht ab. Ja, auch wenn um dich rum oder egal auf der Welt, was auch passiert, weißt du, lass deinen Fokus nicht ab von Gott. Und lass deinen Fokus nicht ab von dem, weißt du, was er für uns bereitet hat. Ja, was er uns gegeben hat, was er uns geschenkt hat. Weil das ist das Stärkste überhaupt. Und das ist auch das, was die Welt braucht. Ja, weißt du, will dich nicht unter Druck setzen, aber sieh dich da wirklich auch in der Verantwortung. Ja? Sieh dich wirklich in der Verantwortung. Weißt du, wenn du an deinem Arbeitsplatz nicht stehst, gibt's womöglich niemanden sonst. Wenn du in deiner Familie nicht stehst, gibt's womöglich niemanden sonst, der das Leben, der die Liebe, der die Freude weitergeben kann. Ja? Weißt du, also sieh das, weißt du, wie... Ja, sieh dich wirklich als diesen Auserwählten, diese Auserwählte. Also, weil das sind wir. Wir sind auserwählt. Gott hat uns auserwählt. Ja? Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Keiner von uns kann sich auf die Fahne schreiben und sagen, ja, ich war als Erster hier. Ich habe es erkannt, ich habe es gecheckt. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja? Kann sich keiner auf die Fahne schreiben. Weißt du, Gott hat uns zuerst geliebt, ja, und deswegen sind wir diejenigen, die diese Liebe wirklich annehmen, ja, es geht da wirklich darum, weißt du, wenn wir sie annehmen, können wir sie weitergeben, ja, wenn wir uns von Gott lieben lassen, dann kann er durch uns andere Menschen um uns herum lieben, ja, dann können wir das einfach weiter fließen lassen, dann können wir das weitergeben, dann fließt das Leben durch uns durch zu den Menschen hin, ja, dann geben wir das weiter, deswegen sind wir da, wir sind Gefäße, die wirklich, ja, das Göttliche einfach durch uns durchfließen lassen und den Menschen weitergeben. Ja? Und deswegen lasst uns auf unser Gefäß aufpassen. Ja? Lasst uns schauen, dass wirklich unser Gefäß rein bleibt. Ja? Dass keine Zerstörung in dieses Gefäß kommt. Ja? Dass es nicht trübe wird. Ja? Sondern lasst uns wirklich darauf schauen, dass wir wirklich offen sind für das, was Gott tun will und durch uns tun will. Ja? Und damit gehen wir und so leben wir. Amen. Amen. Ach, die Liebe hat mir richtig eingeheizt gerade. Es hat mich gerade daran erinnert, ich habe mal von einem Pastor aus Hamburg, der eine Zeit lang sehr, sehr aktiv war, einen Satz gehört: Wenn er Probleme hat, jemanden zu lieben, dann bittet er immer, Gott, liebe die Person durch mich hindurch. Und das habe ich so oft schon getan. Ich hatte damals eine Kollegin, da brauchte ich genau diesen Satz. Weil es war für mich echt ein Problem zu der Zeit, weil ich konnte sie einfach nicht lieben. Ich kam mit ihr auch überhaupt nicht zurecht, aber ich musste ja immer freundlich sein. Und dann habe ich angefangen mit diesem Satz. Gott, liebe diese Person durch mich hindurch. Bitte. Ich muss zu ihr genauso sein, zu den anderen. Aber ich kann es nicht. Aus mir heraus, ich kann es nicht. Lieb sie durch mich hindurch. Und dann wurde mir das immer bewusster, dass, was wir ja schon oft gehört haben, es ist Gott, es ist seine Liebe. Und dann liebt er durch mich hindurch. Ich sage jetzt mal Micha. Ich liebe Micha sowieso. Aber das sage ich jetzt mal. Gott liebt durch mich hindurch Micha. Und dann wurde mir klar, er verändert mich mit der Liebe. Zuerst verändert er mich mit der Liebe. Und dann fließt er zu Micha. Und dafür bin ich nicht mehr zuständig. Weil das macht Gott. Was, wo ich zuständig bin, ist, ich muss offen sein. Ich muss offen sein, damit Gott durch mich durchfließen kann. Damit ich ihn überhaupt reinlasse. Damit er durch mich durch und fließen kann und mich verändern kann. Wie wir gerade gehört haben, wir sind Gefäße. Aber wir sind auch zum Teil Gefäße, das immer noch so Ecken und... Aber fällt mir gerade ein, ich hatte mal vor langer Zeit ein Bild, bestimmt 15 Jahre her, da habe ich gesehen einen Menschen von innen und das war wie so, wie heißt das, diese Irrgärten, wo man immer keinen Ausgang findet. Ja, genau. Und dann bin ich da immer so gegangen, also durch diesen Menschen durchgegangen und immer kam ich an Grenzen. Und dann musste ich wieder zurück und dann fing ich wieder an. Und irgendwann habe ich kapiert, das bin ich. Das ist mein Inneres. Das ist, was sich in mir wieder gespiegelt hat. Und damals hat mir Gott das so gezeigt. Das fand ich ganz stark. Und ich habe die ganze Woche immer wieder einen Satz in mir gehabt. Ich wusste nicht, weshalb. Keine Ahnung. Ich weiß es auch jetzt noch nicht richtig. Du fällst nicht tiefer als in Gottes Hand. Aber das hat mir gut getan. Immer wieder kam dieser Satz hoch. Ich falle ja gar nicht tiefer als in Gottes Hand. Und dann haben wir ja gerade gehört, er hat uns in seine Hand geschrieben. Also ich kann ja überhaupt nicht tiefer fallen als in seine Hand, wenn ich da drin stehe, wenn ich da drin lebe, in der Hand Gottes. Ich kann ja gar nicht tiefer fallen. Und es ist ja keine hauchdünne Hand, wo man dann irgendwie so durchfällt, wie so ein, durch so ein Sieb. Sondern das ist ja der Schutz. Ich bin ja in seiner Hand geborgen. Ich bin ja in seiner Hand geschrieben. Von Anbeginn an. Also, warum mache ich mir eigentlich ständig Sorgen? Ich meine, ständig Sorgen machen wir uns ja nicht mehr. Aber manchmal kommt da tatsächlich nochmal so ein Geist angeflogen, der meint, er könnte hier oben sich reinsetzen und anfangen zu bohren. Nee, dafür haben wir den Helm des Heils. Einfach aufsetzen, dann geht das und dann geht er zurück. Weil dann prallt er ab. Er hat nämlich nichts mehr an uns. Und er hat nur so viel an uns, wie wir ihm bereit sind zu geben. Und das will er. Weil er will die Kraft haben, die wir haben. Die Autorität, die wir haben. Weil wir Kinder Gottes sind. Weil unser Herr Jesus Christus ist. Weil wir seine Autorität bekommen haben, in der wir gehen, in der wir herrschen. Und Land einnehmen und immer mehr und immer intensiver. Und das merkt er natürlich auch, aber es gefällt ihm nicht. Also versucht er anzudocken, reinzuschießen. Und ich habe das, ja, die letzte Woche war irgendwie so, ich war immer mit diesem Helm des Heils beschäftigt. Jetzt nicht, weil ich so viele Attacken hatte, sondern einfach waren so in meinen Gedanken immer wieder dieser Helm des Heils. Und ich sah immer wieder, wie so Pfeile auf Menschen geschossen werden, so bonk, tschuh, dann fallen sie wieder weg, die Pfeile, weil sie treffen nicht. Wenn ich natürlich jetzt den Helm abnehme, bin ich ja nicht mehr geschützt. Aber wären wir ja blöd. Und ganz früher mal, da habe ich so gedacht, da haben die Leute ja dann immer gesagt, die Christen, hast du deine Waffenrüstung Gottes angezogen? Und ich dachte immer, was soll dieses religiöse Gequatsche? Die Waffenrüstung Gottes angezogen. Und als mir das dann mal bewusst wurde, dann habe ich gedacht, ich ziehe die doch nicht aus. Ich gehe damit ins Bett. Ich brauche die doch nicht ständig anzuziehen. Und abends lege ich sie auf den Hocker neben meinem Bett. Ja, wer schützt mich denn da nachts? Dann habe ich gedacht, nee, also ich habe sie nicht angezogen. Ich habe sie einmal angezogen. Und ich passe auf, dass sie sitzt an meinem ganzen Körper. Das kontrolliere ich immer wieder mal. Und dafür bin ich ja auch zuständig. Und da passe ich auch auf, dass der Helm nicht verrutscht ist so und er kann dann doch von der Seite kommen. Nein, die sitzt absolut korrekt. Und wir legen sie nicht ab. Und wir sind so geschützt. Wir sind so geschützt. Also diese ganzen Dinge von außen, die jetzt so laufen, das ist nicht witzig. Und die Menschen haben solche Angst. Und sie können einfach oft nicht über den Berg drüber gucken. Aber wir sind da. Wir können ihnen die Dinge erklären. Wir können ihnen zeigen, Jesus ist der Sieger. Er hat doch schon Satan besiegt. Er ist doch besiegt. Und der weiß es auch. Und wir wissen es auch. Aber wir dürfen gerne noch ein bisschen mehr wissen. Gerne noch ein bisschen intensiver lernen. Und vor allen Dingen auch gerne noch ein bisschen intensiver anwenden, dieses Bewusstsein. Wir sind geschützt. Und ich gebe doch meine Autorität, die Jesus mir gegeben hat, nicht meinem Feind. Und ich glaube, keiner von uns macht das. Jesus hat uns die Autorität gegeben, in seinem Namen zu sprechen und Dämonen müssen gehen und Krankheiten müssen gehen und so weiter und so weiter. Warum sollte ich das weggeben? Ich bin in seiner Hand. Stell dir das vor, das ist die Hand Gottes, so eine große Hand hier so mittendrin. Und du bist da so reingeschrieben in diesen Handteller. Was soll dir da noch passieren? Was soll dir dann passieren? Weißt du, wenn Gefahr kommt, kann er da so machen. Und dann sitzt du da so drin. Du bist geschützt von allen Seiten. Und das steht ja überall in seinem Wort. Wir sind geschützt. Und wir glauben das. Und so gehen wir, so das leben wir. Wir nehmen das an. Ob ich es verstehe oder nicht, ist mir völlig wurscht. Weil ich will Gott nicht verstehen. Ich will ihm glauben. Wenn ich ihn verstehen könnte, will ich diesen Gott nicht haben. Und deshalb bin ich dankbar, dass ich ihn nicht verstehe. Und dass er mir aber diesen Glauben ins Herz gegeben hat, als ich Jesus als Herrn angenommen habe. Und der wächst in uns allen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und in dem Glauben gehen wir. Und das sehen die Menschen um uns herum. Und das wollen sie großenteils haben. Nicht alle, müssen wir uns auch klar sein. Alle Menschen, für Jesus für alle gestorben. Aber nicht alle wollen ihn. Aber das macht ja nichts. Wir beten, wir leben es vor und wir geben es weiter. Amen. So. Ja, ich habe heute immer wieder gehört, Gefäß. Ich glaube, heute ist so ein Thema auch, dass wir Gefäße sind. Und jetzt, wo Marion jetzt gerade auch gepredigt hat und das dann so gesagt hat mit diesem Helm, habe ich praktisch auch so dieses Gefäß gesehen. Das war sowieso wie aus Stahl. Also da sind eh schon Dinge abgeprallt und das hat auch wirklich geschützt. Und dieser Helm, der war praktisch wie der Deckel drauf. Genau. Der Helm des Heils. Also Jesus ist das Haupt, aber der Deckel von uns als Gefäß ist praktisch der Helm des Heils, an dem diese ganze Brandpfeile abprallen, wie auch Marion gesagt hat. Und ich glaube, diese Brandpfeile oder diese Pfeile überhaupt, das sind, glaube ich, wirklich auch Gedanken, die uns angeboten werden. Und ich denke, das ist ganz arg wichtig, dass wir aufpassen, dass wir nicht jeden Gedanken denken. Weil, ja, das eine ist, wenn einem Gedanke angeboten wird, wenn man da nicht bewusst ist oder aufmerksam ist, dann verfolgt man diesen Gedanken. Und das ist so, wie der Feind dann, wenn er mit seinem Pfeil am Helm nicht abprallen kann, dann versucht er da über so einen Schlitz reinzukommen, auf der Gedankenebene. Und ja, die Waffenrüstung, der Helm des Heils, also das Bewusstsein, dass wir errettet sind, dass Jesus das Heil praktisch uns errettet hat. Und diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit, dass wir gerecht sind, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind in Jesus Christus, dass er uns gerecht gemacht hat. Und zwar halt auch unabhängig davon, ob wir uns jetzt gut verhalten haben oder nicht, oder wie andere uns sehen oder wie wir uns beurteilen, sondern es ist einfach die Wahrheit. Und wenn so ein Fall kommt, wo das in Frage stellt, dann ist es einfach wichtig, dass man dann auch entgegenhält, was das Wort sagt und was die Wahrheit ist. Und ja, durch den langen Schild des Glaubens natürlich auch. An diesem Schild prallen ja auch die Pfeile ab. Wir glauben auch nicht den Fakten unbedingt in erster Linie, sondern wir glauben an die Wahrheit und Gott ist die Wahrheit. Und das, was er sagt, ist Wahrheit. Auch das, was er praktisch über uns sagt, wie er uns sieht und was wir sind in ihm praktisch auch. Wer er ist in uns und wer wir sind in ihm. Und ja, eben diese umgürtet mit der, die Lenden umgürtet mit Wahrheit, das ist ja praktisch das, was Gottes Wort sagt, wo wir da auch entgegenhalten, ja. Und so, und dann eben die Füße besohlt mit der Bereitschaft für das Evangelium. Genau, das ist die Waffenrüstung. Gefäß. Also ich habe auch mal gehört, also Gott sucht keine silbernen Gefäße, keine goldenen Gefäße, sondern eigentlich leere. Leere im Sinne von praktisch entleert vom Unrat, würde ich mal sagen. Vom Unrat des alten Menschen, von aktuellen Verunreinigungen, sage ich mal. Und ja, weil je mehr da drin ist, desto weniger kann sich der Heilige Geist praktisch ausbreiten. Und deswegen ist, glaube ich, einfach wichtig, dass wir das Gefäß einfach entleeren bzw. reinigen lassen. Und wenn der Heilige Geist dann diesen Platz einnimmt, dann ist es praktisch so, dass wir gelebt werden oder die Möglichkeit haben, gelebt zu werden, so muss man sagen. Weil das ist eigentlich das Beste, finde ich. Also vollkommene Übernahme. Deine Gedanken sehen mit deinen Augen, dein Wort sprechen und mit deinen Ohren hören und ja, einfach völlig übernommen sein. Weil wenn man sich leben lässt, da werden die Dinge leicht und der Weg ist geebnet. Man erkennt die Türen, die aufgehen und Dinge fügen sich. Und ja, das ist eigentlich wirklich ein Herrlichkeitsleben. Und Dinge wie jetzt, was jetzt zurzeit in der Welt passiert oder so, das wirft uns da nicht aus der Bahn, macht uns keine Angst in dem Sinn. Macht uns aber auch nicht ignorant oder gleichgültig, das nicht, aber ja, man ist dann eben mehr auf der Ebene Gottes und man sieht die Dinge mehr mit Gottes Augen und ist dann praktisch so durchgeführt oder inspiriert zum Beten, aber weiß ich auch geschützt. Und wenn einem was passieren würde oder in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft was passieren würde, würde einem das dann auch nicht so aus der Bahn hauen, weil man einfach ja, das Leben in sich hat und gefestigt ist und der ganze Aspekt der Ewigkeit viel stärker ist dann auch in einem als dieses Hier und Jetzt, glaube ich, genau. Genau, weiß gar nicht, warum ich das alles erzähle. aber wenn... ja, aber es ist halt, wenn es einen so erwischt. Genau, ich sage jetzt mal Amen. Ja, wir haben heute im Lobpreis haben wir gesungen, siehst du seine Liebe zu dir? Siehst du seine Liebe zu dir? Und Liebe kann man ja nicht sehen. Liebe kann man vielleicht durch das Herzchen malen oder man kann jemanden Liebe ausdrücken mit Blumen oder Gesten. Aber wie, ja, siehst du seine Liebe zu dir? Und ich habe ihn gesehen, ich stand vor ihm. Und er hing hier, er war Er war gemartert, er war voll Schmerzen, er war blutend, er war kaputt. Er hat alles gegeben, er hat alles gegeben. Er hing da und er hat mich angeschaut. Er hat mich angeschaut, voller Liebe. Und er schaut auch dich an, voller Liebe. Und das ist das Zeichen der Liebe. Er sieht dich vom Kreuz aus an. Er sieht dich vom Kreuz aus an und glaube nie wieder, dass er dich nicht liebt. Weil er hat sich für dich gegeben, er hat sein Blut für dich bezahlt. Es ist der ultimative Beweis seiner Liebe an dich. Es ist der Beweis an dich, immer wenn du deine Kette anschaust. Jeder von euch hat eine Kette zu Hause an der Wand. Es ist die Liebe, die ultimative Liebe hat er gezeigt. Er hängt da und schaut dich an. Er schaut dich persönlich an, dich persönlich. Dich allein schaut er durch die Augen seiner Liebe an. Und er, das ist das Zeichen seiner Liebe. Und er hat es gegeben. Glaub nie wieder der Lüge, dass dich niemand liebt. Glaub nie wieder der Lüge, dass Gott dich nicht liebt. Sondern Gott hat sich für dich geopfert. Gott hat sich für dich schlagen lassen. Gott hat sich für dich zerstören lassen. Glaubt es für immer, schreib's dir ins Herz. Schreib's dir ins Herz, du bist geliebt. Du bist geliebt für immer. Für immer und nichts und niemand kann diese Liebe wieder wegnehmen. Nichts und niemand kann diese Liebe jemals wieder wegnehmen oder zerstören oder auslöschen. Sondern du bist geliebt. Für immer. Für immer, egal was du machst, egal ob du dich mal entfernt hast von Gott, egal ob du einen schlechten Tag hast, du bist immer geliebt, für immer geliebt. Und Gott liebt auch deinen Nachbarn, Gott liebt auch deine Freunde, Gott liebt auch den, den du vielleicht heute nicht lieben kannst, sondern Gott liebt alle. Aber das Gute ist, am Kreuz hat es nicht aufgehört. Er ist gestorben und er ist wieder auferstanden von den Toten. Der Geist Gottes hat den Tod besiegt. Der Geist ist stärker als der Tod. Es gibt nichts mehr, was wir fürchten müssen. Es gibt keinen Tod, keine Krankheit, kein Verleumden. Wir müssen nichts mehr fürchten. Fürchte dich nicht mehr. Fürchte dich nicht mehr. Vor nichts mehr. Vor keiner Krankheit, vor Alleinsein. Fürchte dich nicht mehr. Weil der Heilige Geist ist stärker, er ist stärker als alles andere. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war, im Gartengrab. Und ich dachte mir, es ist halt ein Sightseeing-Punkt mehr auf der Liste. Ich bin reingelaufen und diese Präsenz, diese Kraft, die Jesus von den Toten wieder auferstehen hat lassen, ist zu spüren. Und diese Kraft erfüllt dich. Du bist mit dem Heiligen Geist erfüllt und diese Kraft erfüllt dich. Diese Kraft erfüllt dich vom Scheitel bis zur Sohle, von links bis rechts, von hinten bis vorne. Dein ganzer Körper ist erfüllt mit dieser Kraft, die Jesus von den Toten hat auferstehen lassen. Bist du dir dessen bewusst? Und dann denke ich mir, oder manchmal haben wir Symptome im Körper, wo was wehtut, wo was krank ist vielleicht sogar, aber ich denke mir, ja, das wird schon wieder weggehen, weil ich weiß, dass diese Kraft, die Jesus von den Toten auserwählt hat, in meinem Körper herrscht, er lebt in mir und vielleicht will sich da mal was andocken, aber es wird wieder weggehen, weil Jesus hat es besiegt. Es ist nicht dein endgültiges Schicksal, irgendeine Krankheit zu haben oder irgendwie gebrechlich zu sein oder nicht schlafen zu können, sondern Jesus hat es besiegt am Kreuz. Du musst es nicht akzeptieren. Glaube, dass wirklich der Jesus von den Toten auferstehen hat lassen, lebt in dir. Du bist von oben bis unten, von rechts nach links, von hinten nach vorne gefüllt mit diesem Geist. Es gibt keine andere Realität. Glaubst du das? Glaubst du das? Amen. Amen. Ja. Also du gibst dich der Liebe hin. Das ist wirklich nichts, was du machst. Das ist nichts, was du irgendwie produzierst. Du sagst jetzt nicht, ich muss jetzt alle Menschen lieben, weil spätestens dann hast du nach 2-3 Tagen ein Problem. Nee, es ist wirklich, du gibst dich der Liebe hin, weißt du? Es ist wirklich, du lässt es zu, du lässt dich eigentlich davon übernehmen, du lässt dich davon wirklich einnehmen. Und du siehst es auf der anderen Seite, also beim Teufel ist es sogar, das Prinzip funktioniert genauso. Weißt du, du siehst, wenn du jetzt auch, was du die Wochen gesehen hast, was da passiert ist, weißt du, die Welt stellt sich so die Frage, ja, was haben die sich dabei gedacht, warum machen die das? Was ist die Motivation dahinter? Und so versuchen nach irgendwelchen Motiven und kommen da zu irgendwelchen Antworten, wo du aber aufmerkst, nee, macht keinen Sinn, man macht das nicht, weil, egal welche Gründe du da nennst. Und ich habe es kürzlich einen sagen hören, weißt du, die Bibel sagt ja, wir kämpfen, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und er hat dann noch zugesagt, ja, es ist, wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis. Weißt du, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen den Teufel oder gegen die Mächte der Finsternis. Und, aber es ist, weißt du, es gibt halt manchmal, dass sich Menschen dem so hingeben, dass sie wie davon überkommen werden, weißt du, von diesen Mächten der Finsternis, von diesem Bösen, wie überkommen werden und dann Dinge tun, die keinen Sinn mehr machen, die nicht mehr vernünftig sind, die halt einfach von diesen Mächten dominiert sind. Und das ist dann ganz, ist dann fürchterlich natürlich, aber weißt du, wie gehen wir dagegen? Weißt du, die Bibel sagt, überkommt das Böse mit Gutem. Weißt du, das hat Jesus gesagt. Weißt du, wir machen das genauso, nur wir gehen an die andere Quelle. Weißt du, wir geben uns voll der Liebe hin. Weißt du, wir sagen, weißt du, es bringt dann auch nichts zu sagen, oh ja, sich drüber aufzuregen und oh ja, so böse. Und weißt du, ich meine, schon irgendwie Anteilnahme haben mit dem, was passiert ist und alles und da reinbeten und so. Aber weißt du, du darfst auch nicht in die andere, dass du dich davon dann von deiner, dass du dich darüber aufregst, übernehmen lässt, sondern nein, du lässt dich von der Liebe übernehmen. Weißt du, du lässt dich von der Liebe übernehmen, du gibst dich dem voll hin. Und weißt du, dann ist es auch sehr schnell so, dass du gar nicht mehr die Menschen hast. Weißt du, so böse das auch ist, was da manche Menschen gemacht haben, du hast da nicht mehr die Menschen, weil du siehst einfach, wie gefallen und wie verblendet sie sind, dass sie so von dem überkommen sind, dass sie, weißt du, ich meine, wenn sie nicht zu Jesus kommen, dann werden die ins schlimmste Verderben gehen. Und das wünschst du niemandem, aber weil sie so von dem überkommen sind, weil sie einfach nicht klar sehen können, weil sie einfach nicht die Liebe kennen, weißt du, weil sie die Liebe nicht kennen. Und deswegen, weißt du, du gibst dich dem voll hin und dann handelst du in Liebe, weißt du, und dann ist es auch so, dann machst du auch Dinge, die Welt nicht versteht. Weißt du, Jesus hat einen Haufen Dinge gemacht, die Welt nicht versteht. Weißt du, wenn du musst ihn nur mal ein paar Sachen angucken, weißt du, er ist für Leute gestorben, die ihn gekreuzigt haben. Also er wusste, hey, für genau die Menschen, die mich jetzt hier ans Kreuz schlagen, genau für die mache ich das eigentlich. Er ist irgendwie auch andere Dinge, wo einfach keinen Sinn gegeben haben für den Leuten. Der stand vor Pilatus und Pilatus hat sich gefragt, hey, willst du dich nicht irgendwie verteidigen? Willst du nicht irgendwas sagen? Weißt du, ich meine, Jesus hätte 1000 Sachen sagen können, wo wahrscheinlich jeder irgendwann sagen hätte können, ja, stimmt, ist nicht schuldig. Aber weißt du, er hat es nicht gemacht. Er hat einfach Dinge getan aus Liebe, wo du im Nachhinein nicht verstehst. Weißt du? Er hat den Jüngern die Füße gewaschen, wo man auch sagt, wo sogar die Jünger gesagt haben, hey, es müsste doch eigentlich umgekehrt sein. Du bist der Meister, wir sind die Jünger, wir müssen dir die Füße waschen. Aber weißt du, er hat gesagt, nee, ich wasche euch die Füße. Weißt du? Und das Interessante ist wirklich, Johannes schreibt da, oder im Johannes-Evangelium heißt es wirklich an der Stelle, im vollen, dass Jesus, also bevor heißt es von Jesus, im vollen Bewusstsein, wer er war, stand er auf und wusch ihm die Füße. Weißt du, es war nicht irgend so ein Anfall von, ja, okay, jetzt mache ich mal irgendwas, sondern er wusste genau, wer er ist. Er wusste, dass er der Sohn Gottes ist und er hat aber trotzdem gesagt, hey, ich wasche meinen Jüngern jetzt die Füße, weißt du. Und weißt du, so hat Gott, hat Jesus in Liebe gehandelt und Dinge getan, die man einfach nicht versteht, die aber wirklich alles verändert haben. Und weißt du, genauso ist, wenn wir uns der Liebe hingeben, weißt du, dann tust du Dinge, die du nicht verstehst, wo du vielleicht dann auch alles in dir sagst, nee, das geht doch nicht, das ist doch nicht gerecht, das ist doch nicht fair, das ist doch nicht richtig oder fühlt sich nicht richtig an. Aber es ist die Liebe, weißt du, es ist die Liebe, die dich bewegt und dann verändert sich alles. Und ich glaube, da ist manchmal auch wichtig, dass wir auch wirklich lernen, uns dazu. Das heißt ja im Wort, das Wort Gottes ist scharf wie ein zweischneidiges Schwert, das es scheidet zwischen Seele und Geist in Hebräer 4,12. Ne? Und da ist es, weißt du, es ist ja auch, das braucht es, weißt du, du brauchst das Wort, weißt du, weil ich meine, in der Welt, weißt du, du kannst jeden fragen, was Liebe ist, wirst du tausende Antworten finden, wo jetzt nicht viele richtige rankommen, kannst auch manchmal den einen oder anderen Christen fragen, kriegst du auch nicht immer die richtige Antwort. Aber Aber weißt du, deswegen brauchst du das Wort, weil das Wort im Wort ist offenbart, was Liebe ist. Es ist Jesus offenbart und er ist Liebe, weißt du? Und wenn du dich mit dem Wort auseinandersetzt, wenn du es einfach dich schneiden lässt, weißt du, es schneit zwischen Seele und Geist. Und es heißt dann auch, ja, die Gesinnungen und die Gedanken, weißt du, wenn du falsche Gedanken oder Überzeugungen hast, wo einfach nicht aus der Liebe sind, es scheidet da dazwischen. Weißt du, es scheidet und weißt du, es scheidet klar, weißt du? Da ist es auch, weißt du, Liebe ist auch klar. Das ist, siehst du auch bei Jesus. Weißt du, ich meine, du hast ja manchmal heute, wenn auch Leute, wo irgendwie Anstoß genommen haben an irgendwas, was jemand ihnen gesagt hat oder in Gemeinden gesagt haben, findest du auf Social Media ganz viel, wo Leute irgendwelche ihre Gründe nennen, warum sie nicht mehr in ihrer Gemeinde sind oder so. Wo ich mir dann denke, ja, aber weißt du, wenn Jesus eine Gemeinde gehabt hätten und die in der gewesen wären, bin ich mir nicht so sicher, ob die da auch nicht auch Anstoß genommen hätten. Weil ich meine, weißt du, wenn du dir ansiehst, weißt du, Jesus hat zu Petrus gesagt, geh hinter mich, Satan. Weißt du, das ist nicht geschönt. Weißt du, ich habe mal einen Jesus-Film gesehen und die haben irgendwie versucht, das irgendwie einzubauen und irgendwie waren die Filmemacher, glaube ich, auch sich nicht so ganz überzeugt, dass das so voll die Liebe war und haben sie es irgendwie versucht zu schön, er hat ihn umarmt und so, oh ja, geh hinter mich, Satan, was du sagst. Und das hat einfach überhaupt nicht mehr gepasst. Aber weißt du, in der Situation hat Jesus Petrus geliebt, weil Petrus hat das so klar gebraucht, weißt du? Petrus hat es so klar gebraucht, weißt du? Liebe ist nicht immer so kuschelig. Es ist halt manchmal auch klar. Es ist manchmal auch einfach, hey, jetzt, weißt du, das heißt jetzt auch nicht umgekehrt, dass du jedem deine Meinung genau sagen sollst, wie es dir gerade in den Sinn kommt. Weißt du, du musst da unterscheiden, du musst da trennen. Aber weißt du, es ist einfach klar. Und weißt du, ich glaube, es ist wichtig, dass man da auch unterscheidet, dass wir wirklich auch sagen, hey, unsere Gesinnung oder was in uns manchmal noch in unserer Seele ist, ist auch noch nicht ganz erneuert und dass wir es am Wort wirklich schneiden lassen, wir das Wort auch schneiden lassen. Vielleicht auch manchmal Dinge, wo wir denken, hey, das ist doch eigentlich gut, aber dass wir halt da, oder wo wir eigentlich denken, dass wir richtig liegen, dass wir da trotzdem das Wort schneiden lassen. Weil weißt du, manchmal legen sich so Dinge gerade da, wo es halt eigentlich vielleicht gut uns erscheint oder so. Weißt du, zum Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast sehr, sehr so einen Sinn für Gerechtigkeit. Ja, das ist gerecht und das ist falsch, das ist richtig und das ist falsch. Weißt du, das ist ja an und für sich gut. Aber wenn du dann irgendwie dich über alles aufregst, was ungerecht ist und dann die ganze Zeit nur zornig in der Gegend rumläufst, weißt du, dann ist es, weißt du, dann sagst du dir vielleicht, hey, das ist doch richtig, dass man da hier, dass hier mal einer für Gerechtigkeit einsteht. Aber weißt du, wenn du es auf die falsche Weise tust, und weißt du, so versucht der Feind das immer zu verwenden. Deswegen, du musst da wirklich klar auf dem Wort stehen, weißt du? Und ich glaube, wenn du da klar stehst und dich da trennen lässt, dich da schneiden lässt, da, wo es auch vielleicht mal wehtut, wo du auch mal sagst, hey, es gefällt mir aber gerade nicht, das fühlt sich jetzt nicht so liebevoll an, aber wo du halt weißt, hey, nee, das ist die Liebe des Herrn, die einfach da ihr vollkommenes Werk an mir tut und wo du, ja, dann weißt du, dann wird es wirklich das sein, dass du wirklich da dem voll hingegeben bist, weißt du? Wo du voll der Liebe hingegeben bist, das ist ja einfach, und ich glaube, das ist ja unser Ziel, weißt du, unser Ziel ist ja wirklich, dass wir so gefüllt von Liebe sind, dass es einfach überläuft, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir machen, weißt du, du denkst gar nicht mehr drüber nach, was du tust oder läufst, machst einfach, handelst ganz normal, denkst dir nichts groß dabei und die Leute kriegen einfach die Liebe des Herrn einfach ab von dir, weißt du, und einfach gib dich da voll hin und lass das Wort wirklich da an dir schneiden und einfach dieses vollkommene Werk an dir tun. Amen. Halleluja, preis den Herrn. Ja, 2. Korinther 5, Vers 14, das kommt mir die ganze Zeit, während ich euch zuhöre. 2. Korinther 5, 17, wo es heißt, denn die Liebe Christi überwältigt mich. Die Liebe Christi übernimmt uns. Halleluja. Und ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, der Heilige Geist spricht zu uns heute Abend. Das ist wirklich die Antwort Gottes auf diese Zeit. Diese Zeit braucht Menschen, die von der Liebe Christi überwältigt sind. die einfach so übernommen sind von der Liebe Christi, dass ihnen nichts anderes mehr nahe kommt. Dass ihnen gar nichts anderes mehr einfällt. Ja, dass sie gar nicht mehr nachdenken, sondern es fällt ihnen gar nichts anderes mehr ein, als zu lieben, egal was du siehst. Wenn du jemanden siehst, der total in der Liebe wandelt, dann wirst du überwältigt mit Liebe, weil du sagst, wow, ist das toll. Und wenn du jemanden siehst, der total übel drauf ist und schlecht drauf ist, dann wirst du überwältigt von der Liebe, weil du sagst, mei, der Arme. Und du sagst, wow, der braucht doch wirklich Veränderung. Und so wirst du in jeder Situation von der Liebe überwältigt. Weißt du, Jesus war in jeder Situation von der Liebe überwältigt. Jesus war von der Liebe überwältigt, als er die Witwe gesehen hat, deren einziger Sohn gestorben war, woraufhin er ihn dann auferweckt hat. Das heißt, er wurde innerlich bewegt über sie. Und er war überwältigt von der Liebe Gottes für diese Witwe in erster Linie. Und deswegen hat er ihren Sohn auferweckt, weil das ihre Versorgung war. Aber Jesus war eben auch von der Liebe überwältigt, als er zu Petrus gesagt hat, geh hinter mich, Satan. Da muss man sehr überwältigt sein, um sowas zu sagen. Weil, sagen wir mal, also ich würde das jetzt normalerweise jetzt selbst meinem besten Freund normalerweise nicht sagen. Ja. Selbst wenn ich denke, okay, gut, der mag mich wirklich, aber das würde ich jetzt, also ja, da muss man schon übernommen sein. Aber Jesus war auch total von der Liebe überwältigt, als er am Kreuz hing. Und als er sagte, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da war er auch von Liebe überwältigt. Das heißt, Jesus war immer und in jeder Situation von Liebe überwältigt. Und ihr Lieben, ich glaube, diese Zeit, in der wir jetzt leben, braucht Söhne und Töchter Gottes, die immer und zu jeder Zeit und unter allen Umständen von der Liebe Jesu überwältigt sind. Und die haben Durchschlag. Und die verändern die Welt. Und die bringen eben den Hass zur Neutralisierung. Die trocknen die Tümpel von Hass aus in den Herzen der Menschen. Die verändern wirklich das Denken der Menschen. Die lieben, egal. Weißt du, wo es für die Welt erscheint, es nicht unbedingt immer sinnvoll, von Liebe überwältigt zu sein. Die Welt sagt eben auch manchmal, ja, jetzt muss man aber auch von Zorn überwältigt sein. Aber ich sage dir, nein, wir sind nicht von Zorn überwältigt, niemals, sondern wir sind von Liebe überwältigt. Halleluja. Und natürlich, es gibt auch einen Zorn Gottes, den gibt es, aber der ist immer eingebettet in seine Liebe, trotz allem. Gott hat Zorn auf die Dämonen, absolut. Gott hat Zorn auf den Teufel, wie er die Menschheit verführt und wie er die Menschheit versucht zu zerstören. Gott hat Zorn auf den Teufel, aber er liebt die Menschen. Amen. Er liebt dich. Bist du nicht froh, dass egal, weißt du, auch egal, wie du drauf bist, Gott ist immer überwältigt von Liebe für dich. Das ist doch auch schön zu wissen, weißt du? Und ich sag dir, wenn du dir das bewusst machst, dass Gott immer überwältigt ist von Liebe für dich, dann wird es schon viel einfacher, auch überwältigt zu sein von Liebe für die anderen Menschen. Amen. Weil wenn du merkst, hey, ich brauche das ja, weißt du, egal wie ich drauf bin, dass Gott überwältigt ist von Liebe, wie es Zephania 3, Vers 17 heißt, ja, er jauchzt über dich mit Jubel, er schweigt in seiner Liebe, Halleluja, er freut sich über dich mit Fröhlichkeit. Weißt du, das kannst du immer brauchen. Amen. Und dann, wenn du schlecht drauf bist, dann brauchst du es umso mehr. Amen. Nicht, dass sich Gott über das freut, dass du schlecht drauf bist oder dass sich Gott freut über Sünde oder dass sich Gott freut über Dummheiten, die du machst. Aber über dich freut er sich immer noch. Er sagt, das ist mein geliebter Sohn und er wird es schon merken und er wird es schon blicken und er wird schon wieder auf den richtigen Pfad kommen. Und dann sendet er seinen Heiligen Geist. Und da heißt es, er überführt uns von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und so bringt uns wieder auf die richtige Spur. Aber alles total in Liebe. Halleluja. Und als solche überwältigen, weißt du, ich glaube, diese Zeit braucht Söhne und Töchter, die überwältigt sind, die so richtig übernommen sind. Ich habe das heute so den Tag über gesehen und das war so ein Bibeltext, den wollte ich euch einfach auch noch lesen. Weil wenn du wirklich richtig überwältigt bist von der Liebe Gottes, dann beginnst du oder dann kommst du in einen Zustand, wo du tatsächlich nicht mehr wirklich auch nachdenkst über Dinge, die du tust. Und ich möchte einfach ein Beispiel vorlesen aus dem Alten Testament, wo das Volk Israel oder jedenfalls die, die, die Gott einfach in dem Moment gebraucht hat, wo sie auch nicht mehr nachgedacht haben, was sie machen, sondern einfach Gott gefolgt sind, einfach übernommen waren vom Heiligen Geist und sich so in die Schlacht gestürzt haben und absolut den vollkommen übernatürlichen Sieg Gottes erlebt haben. Interessiert euch das? Halleluja. Ich glaube, das brauchen wir, weil ihr Lieben, ich glaube, diese Zeit, in der wir jetzt leben, ist nicht eine Zeit der Defensive für uns, sondern diese Zeit, in der wir jetzt leben, ist eine Zeit der Offensive. Diese Zeit, in der wir jetzt leben, ist eine Zeit für das Volk Gottes, nicht in irgendein Kämmerchen zurückzuziehen und zu sagen, oh Herr, jetzt flehen wir einfach, bis wieder bessere Zeiten kommen, sondern jetzt ist die Zeit, wo wir als Christen offensiv um uns herum das Land einnehmen. Amen. Halleluja. Wo wir uns, ich sag mal, aus unseren Begrenzungen, aus unseren Umzäunungen, auch aus dem, wo der Teufel versucht, uns einzukasteln in irgendwelchen Begrenzungen, wo wir daraus ausbrechen, ja, voller Kühnheit und Glauben und sagen, hey, hier sind wir, wir nehmen das Land ein, egal was, egal wie, ohne Rücksicht auf, in Anführungszeichen, Verluste, wir sind übernommen vom Heiligen Geist. Das ist die Zeit der Offensive. Halleluja. Und das steht in 2. Chronik 20, Vers 20, was ich euch vorlesen möchte, vom Volk Israel. Und da heißt es, und sie machten sich, also das Volk Israel, sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und das Wort Tekoa im Hebräischen kann Verschiedenes bedeuten, aber eine Bedeutung, die es haben kann, das hat jetzt auch im Sommer, als er da war, auch der Jean-Luc erwähnt in seiner Predigt, Tekoa kann heißen Palisade, ja. Also Umzäunung. Das heißt, Tekoa kann stehen einfach für einen Ort, in dem wir sozusagen wie ja umzäunt sind. Einerseits scheinbar sicher, aber gleichzeitig auch abgezirkelt, also eingegrenzt, beschränkt, ja, begrenzt. Ja. Und sie machten sich da auf und dann heißt es, und bei ihrem Auszug ja, trat Josaphat hin und sagte, hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte, und jetzt kommt die Strategie für den Ausbruch. Ja, jetzt kommt die Strategie für den Ausbruch aus der Palisade. Ich weiß nicht, wie deine Palisade gerade aussieht. Es kann eine Palisade der Angst sein. Es kann eine Palisade der Einschüchterung sein. Es kann eine Palisade einfach von Gedanken sein, von Depression oder was auch immer. Oder Symptomen oder sonst irgendwas. Egal, wie deine Palisade gerade aussieht. Jetzt kommt die Strategie für den Ausbruch. Und hier heißt es, und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, ich meine, das musst du dir vorstellen, die sind einfach, da waren die Feinde, es geht hier ja um den Krieg gegen die Ammoniter, ja, und es waren keine harmlosen Knaben, sondern, ja, das waren sicher so ähnliche Typen wie teilweise heute die Hamas oder so, ja, wie die so drauf waren. Also das ging damals schon recht brutal zu. Und es war dieser Krieg gegen diese Feinde. Und jetzt musst du dir vorstellen, das Volk Israel zieht einmal dieser feindlichen Armee entgegen und jubelt und jauchzt und preist den Herrn und sagt, hier, preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Also dazu musst du schon sehr übernommen sein vom Heiligen Geist, um das zu machen. Amen. Da darfst du nicht rechts und nicht links schauen. Da musst du übernommen sein vom Heiligen Geist. Und ihr Lieben, ich glaube, Gott möchte, dass wir genauso übernommen sind vom Heiligen Geist, dass wir wirklich in diesen, ich sag mal, Ausbruch und Aufbruchsmodus hineinkommen, dass völlig egal, weißt du, wo du gerade eingeschränkt bist, du sagst, hey, ich überrenne die Palisade, ich überrenne die Begrenzung. Da ist das Land, das ich einzunehmen habe. Da sind die Feinde und die werden überrannt, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich schließe einfach meine Augen, ich schaue auf den Herrn und ich juble meinem Gott zu. Ich preise ihn und lobe ihn und puh. Im nächsten Moment schauen sie rum, um sich herum, Vers 22, und es heißt, zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Halleluja, ihr Lieben, da ist Siegeskraft im Lobgesang. Halleluja. Weißt du, und eben Lobgesang, das darf man nicht nur verstehen als einfach ein paar Liedchen singen, sondern Lobgesang heißt, ich schaue nicht rechts und nicht links, ich preise den Herrn und ich gehe auf dem Wasser und ich gehe voran im Blick auf den Herrn, selbst dann, wenn um mich herum lauter Schlangen und Skorpione oder was auch immer sind oder alles mich von der Seite anschreien will, das geht nicht, das kannst du nicht, das ist unmöglich, der Weg, den du gehst, ist vollkommen unmöglich und du preist einfach den Herrn, sag juhu, Halleluja, ich juble, ich lobe den Herrn, ich danke dem Herrn, preis den Herrn, was Teufel, hast du irgendwas gesagt, oh Halleluja, danke Jesus, ich preise dich, was, da fliegt ein Pfeil von rechts, oh Halleluja, danke Jesus, oh, da kommt noch was ins Ohr oder da kitzelt was von hinten, oh danke Jesus, Halleluja, ich gehe einfach weiter, Amen, Halleluja, ja, Amen. Sie wurden geschlagen. Sie wurden geschlagen. Wer hat sie eigentlich geschlagen? Der Herr. Der Herr. Es gibt keine natürliche Erklärung. Verstehst du? Also, ich glaube nicht, dass sie tot umgefallen sind, weil die so laut gebrüllt haben. Also rein physisch gesehen. So laut konnten die gar nicht schreien. Die wurden auch nicht taub oder so und deswegen ging nichts mehr. Sondern es heißt hier, die Söhne Ammons und Moab standen auf gegen die Bewohner des Gebirges Seir, also ihre Verbündeten, um an ihnen den Bann zu vollstrecken und sie auszutilgen. Das heißt, die haben sich gegenseitig umgebracht. Und als sie die Bewohner von Seir aufgerieben hatten, halfen sie, sich gegenseitig umzubringen. Das heißt, die Feinde haben sich alle gegenseitig erledigt. Man könnte so sagen, in dem Moment, wo das Volk Israel in diesen Modus des offensiven Lobpreises, Jubels, Lobgesangs, Glaubens, mit anderen Worten des Ausbrechens aus Tekoa hineingegangen ist, da haben sich die Feinde selber erledigt. Das, was vorher noch da war, das, was vorher noch so stark gegen sie stand, plötzlich war davon nicht mehr die Rede, plötzlich war es nicht mehr da. Und Juda kam und auf den Aussichtspunkt zur Wüste hin und sie sahen sich nach der Menge um, also die Menge der Feinde. Das war jetzt, da kamen sie dann wieder so ein bisschen zu sich. Sie waren, bis zu dem Zeitpunkt waren sie mehr oder weniger in Trance, im Lobpreis, im Jubel, auf nichts ausgerichtet, anders außer auf den Herrn. Und dann heißt es, und sie sahen sich nach der Menge um. Dann sind sie wieder ein bisschen runtergekommen und gesagt, okay, was ist jetzt eigentlich passiert? Ja, sie sahen sich nach der Menge um und siehe, da waren es Leichen. Ja, ich lese nur das Wort Gottes, ja. Und siehe, da waren es Leichen, die auf der Erde lagen. Niemand war entkommen. Da kamen Josaphat und sein Volk, um ihre Beute einzusammeln. Und sie fanden unter ihnen in reicher Menge sowohl Besitz als auch Kleider und kostbare Geräte und plünderten so viel für sich, dass sie es nicht mehr tragen konnten. 3 Tage brachten sie mit dem Einsammeln der Beute zu, denn sie war groß. Halleluja. Amen. Ihr Lieben, es gibt eine Verheißung in der Bibel, da heißt es, das, was der Feind gestohlen hat, muss er wie oft zurückgeben? 7-fach zurückgeben. Und ihr Lieben, ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo wir wirklich vorangehen, offensiv im Lobgesang und mit Jubel ausbrechen aus allem, was uns beschränken möchte, das Land einnehmen und wo wir erwarten, dass der Feind 7-fach zurückgibt, was er uns gestohlen hat, wo die Beute groß ist, wo du 3 Tage lang es einsammeln musst, bis du sie überhaupt weggetragen hast. Halleluja, du gehst voran, weißt du, und du siehst vielleicht jetzt, bevor du dich entscheidest, siehst du noch, boah, alle diese Dinge um mich herum, all diese Hindernisse, das Hindernis und da und überhaupt und von da drückt's und von dort drückt's und wenn ich den Fernseher anschalte, drückt's von da und wo auch immer es überall her drückt und was dich alles einschränken will und im nächsten Moment entscheidest du dich und sagst, okay, ich glaube dem Herrn und seinen Propheten. Wer sind seine Propheten? Hier das Wort Gottes natürlich in erster Linie, aber auch das, was der Heilige Geist heute sagt. Ich glaube dem Wort Gottes und ich entscheide mich, aus der Palisade rauszugehen und im Jubel und Lobgesang einfach vorwärts zu gehen und nicht mehr auf diese Dinge zu achten, den Herrn zu loben und zu preisen, egal was meine Seele am Anfang noch denkt, egal was meine Seele noch fühlt. Und dann gehe ich einfach, wow, vorwärts und irgendwann mal schaue ich mal und gucke mal, oh, was ist eigentlich passiert? Und was sehe ich? Ja. Lauter tote Dämonen. Plötzlich sind sie einfach unter deinen Füßen. Plötzlich sind sie erledigt. Und plötzlich siehst du, wow, da ist ja das Land frei für mich. Wow, da ist ja Beute zum Reinholen. Wow, da ist ja was auszuplündern. Wow, da ist ja das siebenfach zurück, was der Feind mir gestohlen hat. Amen. Halleluja. Und ihr Lieben, ich glaube, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist ein Wort vom Herrn für uns als Einzelne. Aber es ist auch, also für jeden Einzelnen persönlich mit anderen Worten, aber es ist auch für uns als Gemeinde, als ganze Familie, als ganze Glory Life Familie. Aber ich sage dir noch was, ich glaube, es ist auch für uns als ganzen Leib Christi weltweit. Und ich sage dir noch was, ich glaube, es ist auch für unseren älteren Bruder, das Volk Israel in dieser Zeit. Amen. Ich glaube, es ist für uns alle. Es ist für die Wurzel und es ist für die Zweige. Und jetzt ist nicht die Zeit, um sich einschüchtern zu lassen. Jetzt ist nicht die Zeit, um ängstlich sich um sich selber zu drehen oder Feinde zu zählen oder irgendwie zu gucken, wie groß sind sie, wie mächtig sind sie oder irgendwas. Das ist nicht die Zeit, das alles zu berechnen, sondern jetzt ist die Zeit, in die Offensive zu gehen. Jetzt ist die Zeit, voranzugehen und das Land einzunehmen. Jetzt ist die Zeit zu sagen, toll, für was du gestohlen hast, musst du siebenfach wiedergeben. Halleluja. Seid ihr da dabei? Komm, pass mal auf. Halleluja. Lass uns mal aufstehen zusammen. Ich habe auf dem Herzen, dass wir etwas zusammen machen. Und zwar, ich möchte Folgendes gern machen. Weil es heißt ja Jubel und Lobpreis, okay? Jubel und Lobgesang. Juhu ist schon ganz gut, aber ich möchte es noch ein bisschen massiver. Halleluja. Ich möchte gern bis drei zählen. Und wenn ich bis drei zähle, dann, wenn du damit eins bist mit dem, was ich gesagt habe, dann lass einfach wirklich den größten Jubelruf ertönen, den du dir nur vorstellen kannst. Und weißt du, ich sag mal so, der Jubelruf sollte so sein, dass du mit dem Jubelruf jede Stimme, die noch irgendwo in deiner Seele dir sagt, dass du noch nicht so weit bist, dass du noch eingeschränkt bist, dass da noch irgendwie Feinde sind, dass da noch irgendwas schwer ist, dass da noch irgendwas kompliziert ist, wo einfach dieser Jubelruf sollte alle diese Stimmen übertönen. Okay? Mit dieser Entschiedenheit machen wir diesen Jubelruf. Amen? Und dann wollen wir ihn preisen. Dann wollen wir ihn preisen. Im Geist zuerst. Und das Lobpreisteam ist ja auch schon bereit. Das heißt, dann haben wir auch noch, können wir mit dem Lobpreisteam weitergehen. Aber dann wollen wir ihn preisen. Und zwar nicht Lieder singen. Bitte. Keine Lieder singen. Sondern dann wollen wir so richtig auf dem Haupt unserer Feinde tanzen. Und ich glaube, ihr Lieben, heute Abend schon wirst du hier Beute machen. Amen. Heute Abend nimmst du hier schon Land ein. Heute Abend nimmst du dem Feind prophetisch bereits Dinge weg in deinem Leben. Heute Abend nimmst du dem Feind den Raum und nimmst den Raum ein für dich und für das, wofür der Herr es geplant hat in deinem Leben. Amen. Bist du da dabei? Halleluja. Komm, lass uns mal in Sprachen beten. Beginn einfach deine Stimme zu erheben, in Sprachen zu beten. Halleluja. Danke, Jesus. Und wenn ich bis drei gezählt habe, dann lassen Sie diesen Jubelruf hören, lassen Sie diesen Jubelruf ertönen. Halleluja. Wo wir uns selber vergessen und uns einfach übernehmen lassen von der Kraft Gottes. Übernehmen lassen vom Glauben Gottes. Übernehmen lassen von dieser Offensivkraft Gottes. Oh, danke, Vater. Korabasia karalabashi karararara. Orabasi karararara karararara. Orabasi karararabashi karara. Orabasi karararara. Orabasi karararara. Oh, Jesus, wir danken dir, Herr, dass Siegeskraft im Lobpreis ist, im Jubelruf ist, Herr, wohl dem Volk, das den Jubelruf kennt, Herr. Danke, Herr, dass jetzt die Zeit ist, Herr, wo jeder Einzelne persönlich, Herr, wo wir als Gemeindefamilie, Herr, wo der gesamte Leib Christi, Herr, und wo auch dein auserwähltes Volk Israel, Herr, wo wir alle gemeinsam sagen, Feind, wir schauen nicht länger auf dich, sondern wir gehen in die Offensive. Halleluja. Wir glauben dem Herrn und seinem Wort. Wir glauben dem Herrn und seinen Verheißungen. Und wir lassen den Jubelruf des Sieges hören. In Jesu Namen. 1, 2 und 3. Yeah! Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für den Sieg, Herr. Danke, Jesus, für die Offensive. Danke, Jesus, für die Landeinnahme. Danke, Jesus, wir preisen dich. Wir loben dich. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Uhu. Danke, Jesus. Let's sing. Come on. Come on. Shout, shout, shout, for the victory is here. Shout, shout, shout, for the victory is here. Shout, shout, shout, we're on the winner's side. Shout, shout, shout, for the victory is here. Shout, shout, shout, for the victory is here. Shout, shout, shout, we're on the winner's side. Are you ever live stream? Sing mid. Oh, shout, shout, shout, shout, for the victory is here. Shout, shout, shout, for the victory is here. Shout, shout, shout. Yes, sei. Komm, sing das auch einander zu. Shout, shout, for the victory is here. Shout, shout, shout, for the victory is here. Shout, shout, shout, we're on the winner's side. Offensive geht in dieser Zeit und das Land einnimmt. Halleluja. Halleluja. Sag mal zu irgendjemand, du nimmst das Land ein. Halleluja. Halleluja. Offensive. Woo! Offensive. Offensive. Halleluja. Oh, glory. Glory, das ist die Zeit. Also das ist die Zeit, nicht rechts, nicht links zu schauen. Übernommen zu sein vom Heiligen Geist. Halleluja. Übernommen zu sein von der Liebe. Oh, komm, drück einfach nochmal jemand. Sag, oh, so wunderbar in der Liebe Gottes unterwegs zu sein. Oh, so glory, glory, glory. Halleluja. Halleluja.